Kapitel 1. Hören. Tiere in den Bergen. Höre zu und kreuze an. Das Murmeltier ist ein kleines Tier, das in den Bergen lebt und sich Gänge unter den Felsen baut. Es kann 90 Zentimeter lang werden und lebt in Kolonien. Sein Fell ist braun und schwarz und es wiegt zwischen 4 und 8 Kilogramm. Es frisst fast nur Pflanzen und schläft den ganzen Winter über in seiner Höhle. Der Königsadler ist ein sehr großer Vogel mit einem scharfen Schnabel und einer Flügelweite von fast 2 Metern. Er jagt Murmeltiere und Gämsen. Die Gämse ist bis zu 130 Zentimeter lang, wiegt zwischen 30 und 50 Kilogramm und hat 2 Hörner. Ihr Fell ist braun und wird im Winter dunkler. Die Gämse lebt in Rudeln mitten in den Felsen und kann sehr gut klettern.